Denn dünn bedeutet frei zu sein. Mit Dicken macht man gerne Späße. Dicke haben Atemnot. Für Dicke gibt's nichts anzuziehen. Dicke sind zu dick zum Fliehen. Dicke haben schrecklich dicke Beine. Dicke haben ein Doppelkinn. Dicke schwitzen wie die Schweine, stopfen, fressen, in sich rinnen. Und darum bin ich froh, dass ich kein Dicker bin. Und darum, denn bin ich froh, dass ich kein Dicker bin. Und darum, denn ich hab dich oft gesehen und hab mich nie getraut. Mal war mir nicht allein, mal die Musik zu laut. Ein Blick von dir, ich fang zu zittern an. Gehen wir zu mir, weiß nicht mal, ob ich laufen kann. Ich red zu viel und lach zu laut und spür, du hast mich längst durchschaut. Geständnisse im weichen Licht und du sagst leise, ich dich nicht, ich dich nicht. Verbrannt, gelacht, geweint und weggerannt. Kokain und auf dem Schulklo riecht's noch Gras. Der Apotheker nimmt Valium und Speed und wenn es dunkel wird, greifen sie zum Glas. Was ist denn los? Was ist passiert? Ich hab bloß meine Nerven massiert. Ist im dritten Stock, der Klo verstopft, alles mit dem Mehl gemeldet. Auch wenn Wasserröhre leckert und sie mich auch nachts verwecke, das ist mein Job. Dreck in der Eck und ein Fleck an der Deck, sieht er dann Jack, wem ist der Dreck, muss weg. Hey, kann ich mal rein? Ja, ja. Hey, kann ich mal rein? Ich bin schon da. Who's Meister? Alles fest im Griff. Who's Meister? Alles schön paletti. Who's Meister? Ganz schwach. Mit der Werkzeuggeist. Dicke Schrubbe, dünne Schrubbe, Dübele für Inzemure, Sägeblätter, Winkel, diese Bohrmaschine, Schliefmaschine, Rollche für ja Dingeschiene, Ratschekasten, Bindenquaste, alles in der Werkzeugkiste. Es geht immer jetzt zur Säge, jetzt zur Bohre oder Fräse, Lime, Nähle oder Klingelkort verlege. Daran denn amputiere, installiere, Stromzählerkaste kontrollieren. Hey, kann ich mal rein? Wart gleich. Hey, kann ich mal rein? Kennt sich. Hey, kann ich mal rein? Ich muss weg. Der hat der Flasch, Kappa da, der Papa. Wo hat dann der Papa die Flasch? Der Papa hat der Kappa in der Tasche. Was hat denn da der Papa da? Der hat der Flasch, Kappa da, der Papa. Wo hat dann der Papa die Flasch? Der Papa hat der Kappa in der Tasche. Und ne 1 und ne 2 und ne Apple Pie und ne 3 und ne 4 schmeckt besser wie Bier. Und ne Hirn und ne Hart und ne Schabe in der Kopf und ne 5